Also, hallo Leute, hallo Sascha, hallo Keshi. Ich bin der Dominik und ist der Alka im Web unterwegs. Wir haben schon mal 2 oder 3 Mal gesprochen, aber ich habe da nie meine Domain erwähnt. Also, ich bin unter www.deralka.de erreichbar, das ist mein Blog. Und um auf eure Klarnamendiskussion von vor einem halben Jahr zurückzukommen, ich bin mit meinem Klarnamen unterwegs. Ja, ich habe jetzt einen etwas längeren Beitrag zum Thema IT in der Schule geplant, weil ihr da letzte Woche auch so lange diskutiert habt drüber. Und ich hoffe, ihr reißt mir deswegen den Kopf nicht ab. Thema ist auch in den nächsten Wochen und Monaten auch ein Thema auf meinem Blog. Ich finde das dann in der Rubrik Politik und ich werde dazu auch wahrscheinlich einen Podcast produzieren. Ich hoffe, ich schaffe das regelmäßig neben der Schule. Also ich bin als Schüler quasi mitten im Thema. Und ja, ich gehe auf eine Fachoberschule in Bayern. Und die Schule wurde die letzten 5 Jahre ausgebaut, um 2 Gebäude erweitert. Und die Gebäude wurden eben vollständig mit Beamern, Notebooks und Visualizern ausgestattet. Die Lehrer nutzen diese Technik täglich. Es ist nur leider immer wieder fehlerhaft, aber ist zwar schade, aber wir als Technikleute, wir kennen das doch alle irgendwie. Ich habe mich auch die letzten Wochen mit unterschiedlichen Lehrern zum Thema unterhalten und dabei ein, zwei interessante Informationen erhalten. Erstmal grundsätzlich, Google wird misstraut an deutschen Schulen. Interessant eigentlich, dass Google misstraut wird, aber Microsoft nicht. 2 amerikanischen Unternehmen. Gut, aber dass Google misstraut wird, erkennen wir auch an startpage.org. Das ist nämlich unsere Startseite. Außerdem werden viele Google-Seiten nicht geöffnet durch den Proxy. Ja, kommen wir gleich mal zu Google Classroom. Die Lehrer selbst, die sich damit beschäftigt haben, reagieren positiv auf die Verwendung, aber auf dieses Programm. Es ist aber nicht gestattet von der Schulleitung bzw. von der Regierung, was auch mit dem nächsten Grund zusammenhängen kann, was ich als die wichtigste Erkenntnis der letzten Wochen heraussehne. Es gibt wohl einen Vertrag des Kultusministeriums mit Microsoft. Microsoft hat darin festgelegt, dass es keine Konkurrenzprodukte von Microsoft verwendet werden dürfen in Schulen. Darauf beziehe ich mich jetzt nur. Es ist wohl nicht erst gestattet, dass eben Konkurrenzprodukte verwendet werden. Und darunter fällt zum Beispiel auch SAP, was die Schule, in der ich bin, gerne verwenden würde, um ihre Berufsschüler auszubilden an diesem Programm. Ja, ich denke, dass Classroom aus demselben Grund nicht erlaubt ist. Und ja, das ist jetzt nur ein kleines Sneak Preview. Ich hoffe, ihr reißt mir nach 3 Minuten 30 jetzt nicht den Kopf ab nochmal. Sorry für den langen Beitrag, aber der musste sein. Und ich hoffe, ihr macht weiter so. Und schaut auch mal bei mir vorbei. Und ich werde euch da mal auf dem Laufenden halten. Gell? Also, bis dann. Ciao.